Die Regierungen und Notenbanken stellen sich dem entgegen mit allem, was sie haben. Und da intelligente Analyse nicht dazu gehört, ist dieses alles, vor allem das Drucken unvorstellbarer Mengen neuen Geldes. Die Droge gedrucktes Geld wird in solcher Menge unter die Menschheit gebracht, dass man von einem kollektiven Vollrausch sprechen kann. Die Politik sieht den Übergang zur Planwirtschaft als einzigen Lösungsansatz in dieser Krise an, denn sie hat die Wirkungsweise und die Heilkräfte des Marktes schlicht nicht begriffen. Oder sie leugnet sie aus politischen Gründen, weil die Planwirtschaft die beste Voraussetzung bietet, eigene Träume von der sozialistischen Umverteilungsdiktatur zu realisieren. Ein großer Teil der politischen Klasse ist sich dessen nicht bewusst. Sie glauben allen Ernstes, mit dem Drucken von Geld, mit dem Tanz um das goldene Kalb der keynesianischen Nachfrage auf dem Boden einer marktwirtschaftlichen Ordnung zu stehen. Sie sehen sich sogar als staatlicher Reparaturbetrieb der Marktwirtschaft. Diese Fehlwahrnehmung ändert leider nichts an der Tatsache, dass wir uns in Europa in einer zu über 70% staatlich gesteuerten, reglementierten und planwirtschaftlich manipulierten Wirtschaftsform befinden. Wo der Staat nicht direkt die Ressourcen usurpiert und verteilt, schreibt er den Privaten bis ins Detail vor, was sie mit ihrem Eigentum an Produktionsmitteln tun und lassen dürfen. Diese Planwirtschaft manifestiert sich nicht nur in der bereits seit langem entgleisten, weil für all zuständig erklärten Geldpolitik. Sie greift auch in die anderen institutionellen Voraussetzungen der Marktwirtschaft ein. Das sind die Vertragsfreiheit, die Durchsetzung von Verträgen, die Pflicht zur Transparenz und zur Wahrheit im Geschäftsleben und der Zwang zur Korrektur falscher Wege durch das Insolvenzrecht. In jedem dieser institutionellen Felder hat die Politik der europäischen Staaten unter der Führung von Angela Merkels Wahnrepublik Deutschland die Axt an die unverzichtbaren Grundlagen unseres Wohlstands gelegt. Die Bilanzwahrheit wurde zuerst bei den Banken als Grundprinzip abgeschafft. Banken müssen, assistiert von Politik und Bankenaufsicht, ausgefallene Kredite nicht mehr abschreiben. Kredite, bei denen weder Zins noch Tilgung vertragsgemäß bedient werden, stehen mit voller Werthaltigkeit in den Bilanzen. Dort werden sie gehalten von einem Gummidekret, das es den Banken nicht nur erlaubt, sondern sie sogar auffordert, intensiv zu prüfen, ob der Kunde nach dem zeitlich nicht absehbaren Ende der politisch missbrauchten Corona-Krise diese Zahlungen wieder aufnehmen könnte. Vielleicht unter Umständen, eventuell bei gutem Willen und mit Glück und überhaupt. Bereits lange vor diesen, dem Prinzip Not kennt kein Gebot, huldigenden Maßnahmen der Verschleierung haben neue Praktiken in die Bilanzierung und Risikosteuerung der Banken Einzug gehalten. Sie können mit dem Wort Selbstbetrug des Bankenmanagements nur unzureichend beschrieben werden, denn die Wahrheit ist leider, dass die Folgen dieser Praktiken vor allem Dritte treffen wird. Zum einen die Sparer, die bei den Banken ihr Geld angelegt haben im Vertrauen auf solide kaufmännische Prinzipien, und zum anderen die Steuerzahler, die ohnehin nie gefragt werden, wenn sie zur Erfüllung der ersten Bürgerpflicht unserer Tage herangezogen werden, der Bürgschaft für das Kartenhaus des geldsozialistischen Finanzsystems.